Eines will ich dir noch schwören, ich gelobe feierlich, will dir voll und ganz gehören. Dir mein Volk, verwende ich mich, erwähl bitterlichsten Zeiten, steh ich ein. So steh ich fest, will an deiner Seite streiten, dies ist mein deutsches Manifest. Euch zu fühlen und euch zu glauben, kann man nicht bannen, kann man nicht erben. Es ist auf Erden unser höchstes Gut, verschworenes Volk, gebunden durch Blut. Deutsch zu sein, das kann nicht jeder, es wird nicht verliehen und stammt aus keiner Fehler. Es ist die Sippe, die es an dich trägt, wird von Schicksalsgnaden in die Wiege gelegt. Durch die Seele fällt in uns Wut, Deutsch, der sind wir und Adern Blut. Deutsch, das Herz so schlägt es stark und fest für dieses uns heilige Manifest. Freies Wort, verwegenen Zart, das ist doch blöd, die deutsche Art. Kühl, frei, wahr, treu und recht, sehr eng und selbst könnte dieses Geschlecht. Ich will nie wieder diese Gnade missen, ich will niemand anderen zum Bruder wissen. Wurzel stark und felsenfest, sprich dieses deutsche Manifest. Deutsch die Seele, welche in uns ruht, Deutsch, der sind wir und Adern Blut. Deutsch, das Herz, so schlägt es stark und fest für dieses uns heilige Manifest. Ich bin ihr und ihr seid ich, und dieser Bund wird ewiglich. Ich für euch und ihr für mich, ein Bruderband, unsterblich. Heilig Deutschland über alles!